Minutenlang applaudieren Dozenten und Professoren den geschassten Kollegen. 19 Lehrkräfte der Kocaeli-Universität, gut eine Stunde östlich von Istanbul, verlassen die Bildungseinrichtung. Sie sind gefeuert worden. Sie sei traurig, sagt Selal Ekinci. Zu unterrichten sei ihr wichtig gewesen, bekennt die Professorin für Kinderheilkunde. Ich denke, es ist ein würdevoller Abschied. Schämen sollten sich jene Würdelosen, die das in die Wege geleitet haben. Mehr will ich nicht sagen. Selal Ekinci hat Tränen in den Augen. Eine Studentin versucht, sie zu trösten. Wir sind und bleiben doch ihre Studenten. Zehntausende Schullehrer sind seit Mitte Juli suspendiert oder entlassen worden. Mehr als 2300 Professoren, Dozenten und akademische Angestellte mussten ihre Hochschulen verlassen. Die entlassenen und suspendierten Lehrer an Schulen und Universitäten würden nahtlos ersetzt, versichert die türkische Führung. Möglicherweise quantitativ, aber wahrscheinlich nicht qualitativ, befürchtet Onur Hamzaoğlu. Er will seinen Studenten weiterhin zur Verfügung stehen. Wir haben den Beamtenstatus verloren und sind fristlos entlassen worden. Wir sind 19 Kollegen von der Kocaeli-Universität. Wir haben ein Büro angemietet, um dort unseren Studenten Nachhilfe geben und unsere wissenschaftliche Arbeit fortsetzen zu können. Onur Hamzaoğlu ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Epidemiologie. Ihm werden nicht Verbindungen zur in der Türkei Cemaat genannten Gülen-Bewegung vorgeworfen. Anfang des Jahres hat er eine Petition unterzeichnet, die zum Ende der Gewalt im kurdischen Südosten des Landes aufrief. Das wurde den 19 Hochschullehrern der Kocaeli-Universität zum Verhängnis. Man habe sie gefragt, ob sie ihre Tat bereuten, erzählt der Gerichtsmediziner Ümit Bicer. Ja, wir haben bereut. Aber nicht, weil wir die Petition unterzeichnet haben, sondern weil es uns nicht gelungen ist, in diesem Land das Blutvergießen zu stoppen. Die von Präsident Erdogan noch in der Nacht des gescheiterten Umsturzversuchs angekündigte Säuberung betrifft längst nicht nur mutmaßliche Anhänger von Fethullah Gülen.